Hustensaft-Jüngling. Hustensaft-Haus. Tschö, tschö, tschö. Bö, bö, bö. Meine Kappe ist von MCM. Ich mach das Money mit dem Rap, so wie Eminem. Burr. Meine Kappe ist von MCM. Ich mach das Money mit dem Rap, so wie Eminem. Burr. Meine Kappe ist von MCM. Ich mach das Money mit dem Rap, so wie Eminem. Burr. Meine Kappe ist von MCM. Ich mach das Money mit dem Rap, so wie Eminem. Ich mache dieses Money mit dem Rap, my man. Meine Boys sind dope Swagger, du bist nur ein Techno-Fan. Du hast so gern aus viel Swag wie dieser Hustensaft-Jüngling. Dieser Slime ist stupid fruity, auch wenn ich nicht dumm bin. Rich as fuck, slick as fuck, Young Codeine, fuck it, check up. Wenn ich schieße, fließt eine rote Soße und der Boy redet nicht von Ketchup. Ha, Player, never dead. Shoote die Bullets, doch ich bin never dead. Ficke die Sluts ohne Gummi in meiner Crypt, doch ich bin never dead. Swag, swag. Für meinen Burger stirbt ein Rindvieh. Ich bin ein Fan von Givenchy, ähnlich wie Shindy. What you know about it? All I want is Donau. Du willst Beef und ich versenk dich in der Donau. In der Donau. Und ich rede nicht von Dunkin' Donuts. Ich kauf mir einen Donut jetzt bei Dunkin' Donuts. Dann ins Koma fall ich, weil ich lean sippe. Du sagst, du nimmst keine Drogen und ich sage, wie bitte? Meine Kappe ist von MCM. Ich mach das Money mit dem Rap, so wie Eminem. Skr, skr. Meine Kappe ist von MCM. Skr. Ich mach das Money mit dem Rap, so wie Eminem. Skr, skr. Meine Kappe ist von MCM. Ich mach das Money mit dem Rap, so wie Eminem. Skr, skr. Meine Kappe ist von MCM. Ich mach das Money mit dem Rap, so wie Eminem. Turn up.